Es ist ein windiger Montag inmitten Oktobers, die Sonne scheint mir ins Genick. Beim Kaffee trinken auf dem Grauzonensofa, ich trinke aus und erhebe mich nachdenklich. Mit fahlem Gesicht hol das Money, den kupferroten Schlüsselbund vom polierten Marmortisch. Pelze mich in den blau-roten Pullover, schließe das einsame Haus ab und fahre ins Kreiskrankenhaus zu meinem Großvater, der nach einem Schlaganfall auf dem eiskalten Boden lag und momentan die altvertraute Umgebung in Langenau mit dem Bett im Krankenhaus zur Besserung tauscht. Für ihn sind es Welten, für mich ein melancholischer Monat. Ein melancholischer Monat. Ich betrete einen weißen Raum, bin auf alles gefasst. Er lacht mich an mit seinen kleinen blauen Augen, runzelt die Stirn, hebt die Augenbrauen, versucht mir was mitzuteilen, leider versteht man ihn kaum. Mittlerweile, es ist ein seltsamer Moment in diesem weißen Raum, voller Schläuche weit von zu Haus. Für ihn ein Reinraum, in dem er unfreiwillig eintaucht. Zu seinem besten Bypass, Leitung, Einlauf, Blut im Urin, Blut unterlaufen unter der Haut, Hämatome vom Rausreißen der Schlauchkanülen, Scheiße, keinen Bock verkabelt zu sein. Ich drück Display, richte die Rückenlehne auf, Schweigen in einem weißen Raum. Ich kenn ihn von klein auf, konnte es nicht glauben, wie er vor 3 Tagen sagte: Junge, ich geb den Geist auf. Ich sagte: Pff, du weißt, altes Eisen, deine Zeit ist noch nicht abgelaufen, doch beschleicht mich das Gefühl, dass meinetwegen brennt die Zeit jetzt ab wie ein Weihrauchstäbchen im Atelier oder tropft wie die Flüssigkeit in den Kreislaufgeräten des Kreiskrankenhaus-Equipments neben seinem viel zu kleinen, unbequemen Bett auf Rädern inmittens eines weißen Raumes. Komm, wir peppeln dich auf, bitte, die Ärzte geben ihr Bestes, deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Ich lege meine Hand auf seinen Brustkorb, suche Stille im Raum, suche Herzschlag, finde ihn auch, gebe ihm Licht wie ein Medikus, spüre Leben in seiner Bruststille, zähle Minuten, ziehen an uns vorbei, schwer an einem windigen Montag, in einem milden Oktober in der Bergstadt Freiberg.